Lauter Lolli, Laumann, Lutscher, Lümmel lassen laute Lieder los. Neue Welle ist zur Stelle und in Hagen waren die Wellen immer groß. Lauter Lolli, Laumann, Lutscher, Lümmel lassen laute Lieder los. Neue Welle, neue Pelle, mit Verpackung macht man auf die Schnelle Moos. La la! Weiter falten, bis er glüht. Weil sie merken, dass ihr Werken in der neuen Welle nicht mehr zieht. Zieht? Zieht? Zieht? Lolli, Laumann, Lutscher, Lümmel lassen laute Lieder los. Neue Welle, neue Pelle, mit Verpackung macht man auf die Schnelle Moos. Lauter Lolli, Laumann, Lutscher, Lümmel lassen laute Lieder los. Lauter Lolli, Laumann, Lutscher, Lümmel lassen laute Lieder los. Lauter Lolli, Laumann, Lutscher, Lümmel lassen laute Lieder los. Lauter Lolli, Laumann, Lutscher, lassen laute Lieder. Lauter Lolli, Laumann.